Wege beschreiben. A9b. Hören Sie. Sammeln Sie die Wegbeschreibungen. Könnten Sie mir bitte den Weg dorthin beschreiben? Wenn Sie aus der Touristeninformation kommen, gehen Sie rechts und die Altstadtmauer entlang. An der zweiten Ampel gehen Sie durch das Damaskustor. Da kommen Sie ins muslimische Viertel und in die El-Wad-Straße. Gehen Sie die Straße immer geradeaus, überqueren Sie die Via Dolorosa, gehen Sie weiter geradeaus und über die nächste Kreuzung. An der Ecke ist ein Teppichladen. Nach 100 Metern gehen Sie die erste Querstraße nach links. Die Straße führt direkt zum Eisernen Tor und zum Tempelberg. Oder Sie gehen am Teppichladen weiter geradeaus. Nach ungefähr 250 Metern kommen Sie auf den Platz mit der Klagemauer. Gehen Sie über den Platz. Von dort führt auch ein Weg nach oben auf den Tempelberg.